sie kann, das wusste keiner, als wäre sie vom Himmel her. So rätselhaft war ihr Erscheinen, sie tanzte so, als würde sie auf Wolken schweben. Betörend schön und heiß war sie, so wie in der Late Night Show. Come on and dance, pretty baby, tanz für uns alle. Tanz, baila, baila, baila, baila, baila. Tanz, so wie immer, tanz, als wäre es Zauberei. Come on and dance, pretty baby, tanz für uns alle. Tanz, baila, baila, baila, baila, baila. Tanz, so wie immer, tanz, als wäre es Zauberei. Geheimnisvoll war sie, scheu und dennoch heiß wie Feuer, für alle unnahbar und schön, wie Träume, die so schnell vergehen. Come on and dance, pretty.